Die Templer. Das Geheimnis der weißen Götter Amerikas. In den goldenen Zeiten waren die geistigen Führer und Lehrer der Menschen bei ihnen. Die geistigen Führer der Selknams, jenes geheimnisvollen Volkes im Süden der Welt, die an den Wasserstraßen und Kanälen Patagoniens, jenseits der Magellanstraße, wohnten, waren die Jonmagier. Sie kommen aus der antarktischen Oase und kehren dorthin zurück. Der Jon ist unsterblich. Er hat keine Seele, sondern das Huayuhuen, eine Art unzerstörbaren, unverderblichen Geistwesens, mit dem er nach Belieben in die Regionen des Eises von Thule am Südpol reisen kann. Das Huayuhuen ist von milchig-weißer Farbe. In Chile habe ich von einem Araucaner Erklärungen darüber gehört. Er behauptet, sie gehörten der weißen Rasse an. Der Name Araucaner ist erst verhältnismäßig spät geprägt worden. Ich glaube nicht, dass die Mapuches, der chilenische Ausdruck für die Araucaner, Weiße gewesen sind. Ich denke jedoch an die von F.K. Günther aufgestellte Behauptung, dass das höherstehende nordische Element in jeder großen Zivilisation zu finden ist, einschließlich des alten China, und so ist es schon möglich, dass es solche Nordleute unter den Mapuches gab, die von wer weiß welchem weit zurück in der Vergangenheit liegenden, sagenhaften Stamme losgerissen wurden. Kaiserling glaubte, bei Stämmen der finno-urgischen Mongolen Ähnlichkeiten mit diesem nordischen Element festgestellt zu haben, bei jenen Stämmen, die den König der Welt kannten. Aber wenn die Mapuches keine Weißen sind, dann waren es jedoch mit Sicherheit in weit, weit zurückliegender Vergangenheit ihre geistigen Führer, jene weißen Götter, die von den Gipfeln der anderen Erde kamen und dorthin zurückkehrten. Der Chronist Francisco López de Gomora behauptet in seinem Buch »Allgemeine Geschichte Spanisch-Amerikas«, dass es in Chile oder Chili große Königreiche gab, wie das des Kaziken Leuchengorma, dessen Hauptstadt an einem von 7 Vulkanen umgebenen See lag. Inmitten des Sees auf einer Insel ragte ein Tempel für 2000 Priester auf. Weiter südlich davon befand sich das Königreich der dem Kaziken Leuchengorma tributpflichtigen Amazonen. Ihr Reich hieß Gaibomelia. Sollte etwa das Mutterrecht, dessen wesentliche Züge sich in Chile erhalten haben, noch eine Spur sein, die auf jenes sagenhafte Königreich der Amazonen hinweist? Ins Auge fallen die Namen Leuchengorma und Gaibomelia. Es scheint, als ob man sie erfunden hätte, sowie den Namen der Fresia im Buche Alonso de Ercilla, die Araucanerin, jene Frau des Caupolicán, deren Namen an den der germanischen Göttin Freya anklingt, die im Inneren des Berges Elbrus wohnt. Ercilla kann diesen Namen nicht rein zufällig gewählt haben, genauso wenig wie López de Gomara, der damit sicherlich eine aus jenen Zeiten noch lebendige Sage wieder aufgreift. In seinen Büchern »Des Sonnengottes große Reise« und »Des Sonnengottes Todeskampf« behauptet Professor Jacques de Mailloux, dass die Wikinger sich seit dem Jahre 967 unserer Zeitrechnung in Amerika niedergelassen haben. Der erste von ihnen hieß Ullmann. Der Name des Ull. Inmitten der Wellen des Meeres wird sein Schiff, das eine außergewöhnliche Form hatte und durch die an den Bordwänden angebrachten Metallplatten in der Sonne glänzte, in Mexiko als eine Schlange mit feurigen Federn angesehen. Deshalb gibt man ihm den Namen Quetzalcoatl. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Ankunft dieses weißen Mannes die Eingeborenen an einen viel früheren Ankömmling, den anderen Quetzalcoatl, erinnerte, der sicherlich auf einer Feuerscheibe vom Himmel gekommen war. Sie bestätigt ihnen das, was sich im Laufe der Jahrtausende in Sagen und Legenden herausgebildet hat. Der neue Quetzalcoatl beherrscht mit Leichtigkeit die Tolteken, wie das dann gleichermaßen auch Hernán Cortés tun wird, der aus der gleichen Legende Nutzen zieht. Er verbleibt dann dort mehr als 20 Jahre. Da er von den Mayas verlangt wird, geht er nach Yucatan, wo er Chichen Itza gründet. Dort nennt er sich Kukulkan. Er bleibt 2 Jahre dort, wo er eine zivilisatorische Tätigkeit entfaltet. Danach verlässt er das Land. Die Wikinger ziehen hinunter bis nach Bolivien, Peru und Chile, wo sie 150 Jahre lang ein mächtiges, kulturverbreitendes Reich beherrschen, dessen Mittelpunkt in Tiahuanaco liegt. Der erste Wikinger hieß Viracocha, ein beinahe dänischer Name, oder Huiracocha, Kontiki Viracocha. Er ging an einem Ort der chilenischen Küste an Land, der heute als Arica bekannt ist. Bis zum Jahre 1290 hält sich das Reich. Dann aber wird es von den Diaguita-Araucanern unter Anführung des Kaziken Cari angegriffen, wie Professor de Mailleu schreibt, und die Stadt Tiahuanaco geht den Wikingern verloren. Alles das spielt sich zu Ende des unseligen 13. Jahrhunderts ab, das auch Zeuge des katharischen und des Templerdramas in Europa wird. Die Überlebenden flüchten sich auf die inmitten des Titicacasees befindliche Sonneninsel. Ist das etwa jene Insel der 2000 Priester, die López de Gomara erwähnt? Allerdings passt die Beschreibung der sie umgebenden Vulkane besser zur Landschaft Südchiles, zu der Gegend am äußersten Pol. Nachdem sie dort besiegt werden, ziehen sich die Wikinger oder einige von ihnen, möglicherweise ihre an den Ausfallstraßen zu den Atlantikhäfen liegenden Garnisonen der Außenbezirke, in die Wälder Paraguays zurück. Ihre entarteten Nachkommen wären dann die weißen Eingeborenen der Guayaquis, klein wie Zwerge, nur 1,56 Meter groß, in denen sich aber noch wesentliche arische Rassenmerkmale erhalten haben. Damit sie nach der Errichtung des Jesuitenreiches in Paraguay ihre Sonnenriten, ihren Odins- und Wotanskult bewahren können, geben sie die sesshafte, ortsgebundene Lebensweise auf, um ein Wanderleben zu führen. Schließlich aber kamen Rassenmischungen mit den von Mongolen abstammenden Guarani-Indianern zustande. Andere Wikinger des Tiahuanaco-Reiches flüchten auf ihren Schiffen in den Pazifischen Ozean und kommen zur Osterinsel. Professor de Mailleu stellt Ähnlichkeiten zwischen im Lande der Guayaquis gefundenen Inschriften mit den sprechenden Tafeln Rongo Rongo fest, obwohl dort die bekannten nordischen Runen nicht verwendet wurden. Und eben aus diesem Grunde können die auf die Osterinsel gelangten Wikinger nicht die weißhäutigen und blonden Menschen gewesen sein, welche die Insel schon vor den sie jetzt bewohnenden Eingeborenen besiedelt hatten. Weiterhin erscheint es kaum möglich, dass die Araukaner es gewesen sind, die jenes große Reich der Wikinger von Titicaca und von Peru zerstört haben, sofern sich das alles nicht, wie wir es schon angedeutet haben, auf Ereignisse bezieht, die sich weiter im Süden abgespielt haben, wo sich der Mittelpunkt einer überlegenen Zivilisation auch hyperboreischen Ursprungs befunden haben dürfte. Die Sage berichtet uns, dass es Chile ist, wohin nach dem Versinken des ruhmreichen Erdteils, der gegenüber den jetzigen Küsten im Pazifik gelegen hatte, die Giganten gelangten. Sie kommen aber auch nach Ecuador. Nur diese weißen Giganten hätten jenen Wikingerkriegern eine Niederlage zufügen können. Und nur sie können die Vorfahren der Bewohner der Osterinsel gewesen sein. Das heißt also, dass Chile ein von Giganten bewohntes Land war, mit einer Zivilisation von Giganten, die heutzutage ebenfalls von seiner Oberfläche, den wirklichen Ursprung des Namens Chile oder Chili, wird man in solchen Räumen suchen müssen, verschwunden ist. Denn sie wird in die innere Erde untergetaucht sein, dorthin, wo das Sonnentor von Tiahuanaco führte, oder in die Stadt der Kaiser, die in den Anden verborgen ist, in einer analogen, ähnlichen Welt. Das hieße, dass sich jene Schlacht, sofern es sich um eine Schlacht handelt und nicht um die durch Versinken der Erdmassen hervorgerufene Katastrophe unter wesengleichen Ursprungs abgespielt hatte. Die tellurische, erdbezogene und kosmische Katastrophe dagegen erscheint uns viel überzeugender, besonders wenn man die durch sie hinterlassenen Spuren gerade auch in Tiahuanaco in Betracht zieht. Aus allen diesen Gründen finden die Erklärungen des Araukaners über seine Herkunft ihre Bestätigung in der Legende oder in der sagenhaften Überlieferung.